Doppelt genäht hält besser. Ob Hilfen aus dem Deutschlandfonds, der ausschließlich für angeschlagene Firmen zur Überwindung der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geschaffen wurde, oder sogenannte Rettungsbeihilfen. Der angeschlagene Handels- und Touristikkonzern Arcandor braucht dringend Geld zum Überleben. Deshalb ist es den Arcandor-Managern auch gleichgültig, aus welchen staatlichen Töpfen das Geld kommt. 650 Millionen Euro hat Arcandor aus Mitteln des sogenannten Deutschlandfonds beantragt. Darüber wird ein Lenkungsausschuss aus Fachleuten und Politikvertretern am Montag abschließend beraten. Die Chancen, dass diesem Antrag stattgegeben wird, sind minimal. Die Signale der Bundesregierung und der EU-Kommission in Brüssel waren eindeutig. Im Namen der Bundesregierung hat der Regierungssprecher Ulrich Wilhelm schon frühzeitig an die Kriterien erinnert, die für Hilfen aus dem Deutschlandfonds maßgebend sind. Eines dieser Kriterien besagt, dass der Deutschlandfonds für solche Anträge zur Verfügung steht von Unternehmen, die aufgrund der Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten sind, die vor der Finanzkrise, da wird als Stichtag immer der 1.7.2008 genommen, vor der Finanzkrise gesund dastanden und mit ihren Problemen aufgrund der Finanzkrise jetzt auf Hilfe des Staates angewiesen sind, wegen eines nicht voll funktionstüchtigen Kapitalmarktes, und die darüber hinaus, das ist auch ein wichtiges Kriterium, im Übrigen eine positive Geschäfts- und Zukunftsprognose aufweisen. Gleichzeitig stellte Arcandor bei der Bundesregierung jetzt einen Antrag auf einen Kredit über 437 Millionen Euro, der über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW abgewickelt werden könnte. Der Kredit soll die notwendige Liquidität für die nächsten 6 Monate sichern. Parallel dazu will Arcandor mit dem Metro-Konzern über eine deutsche Warenhausgesellschaft weiterverhandeln. Die finanzielle Stabilisierung des Konzerns sei Voraussetzung dafür, dass in den gemeinsamen Gesprächen mit der Metro AG ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Konzept erarbeitet werden könne, hieß es dazu in Essen. Den Antrag auf Rettungsbeihilfen stellte Arcandor auf Empfehlung des Vizekanzlers Frank-Walter Steinmeier und von Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Zu Guttenberg dazu im Deutschlandfunk. Das ist ein Verfahren, das einer strengen europäischen Notifizierung unterliegt und im Rahmen dann einer folgenden Umstrukturierungshilfe auch erhebliche Einschnitte mit sich bringt. Rettungsbeihilfen, definiert die EU-Kommission in ihren Leitlinien, seien ihrem Wesen nach eine vorübergehende Unterstützungsmaßnahme. Sie sollen dem Unternehmen die nötige Zeit verschaffen, um die Umstände, die zu den Schwierigkeiten führten, eingehend zu prüfen und einen angemessenen Plan für ihre Überwindung auszuarbeiten. Die Umstrukturierung eines Unternehmens in Schwierigkeiten stützt sich auf einen konkreten Plan zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität. Die Beihilfen müssen aus akuten sozialen Gründen gerechtfertigt sein. Doch selbst mit finanzieller Hilfe des Staates droht Arcandor nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers das aus. Ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung kommt zu dem Schluss, dass Karstadt Quelle nur noch geringe Überlebenschancen habe. Die Touristiksparte des Arcandor-Konzerns Thomas Cook sei weitgehend intakt. Arcandor verfüge über weniger Eigenkapital als behauptet. Dem Konzern drohe neben der Zahlungsunfähigkeit auch die Überschuldung. Am 18. Juni sollen neue Zahlen veröffentlicht werden. Eine günstige Prognose stellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Sie hält Arcandor für sanierungsfähig. Voraussetzung für eine dauerhafte Sanierung sei der Verzicht von Lieferanten oder Vermietern auf Teile von Zahlungen sowie der Verkauf der 3 Premium-Warenhäuser KDW, Alsterhaus und Oberpollinger.